Im Gedenken an den verstorbenen großen deutschen Staatsmann, Reichsaußenminister Dr. Gustav Stresemann, hören Sie seine Rede anlässlich der Eröffnung der kinofotografischen Ausstellung 1925. Diese Rede wurde im Reichsaußenministerium nach dem Triergon-Verfahren als einziger Tonfilm des Entschlafenen aufgenommen. Der kinematografischen und fotografischen Ausstellung, die am heutigen Tag eröffnet wird, spreche ich meine besten Wünsche aus für ihren Verlauf und für den Erfolg der Veranstaltung. Diese Ausstellung ist ein Beweis der inneren Stärke beider Industrien in schweren Zeiten deutscher wirtschaftlicher Entwicklung. Sie danken diese innere Stärke, vor allem der Wahl ihrer Führer und Mitarbeiter, die es verstanden haben, die Entwicklung beider Industrien auf eine Höhe zu bringen, die in Bezug auf die seelische Darstellung und Durchgeistigung des Films und ebenso in Bezug auf technische Möglichkeiten auf die Höhe der Leistungsfähigkeit gebracht worden sind. Dass ich heute in der Lage bin, im Bilde zu Ihnen zu sprechen, ist ein lebender Beweis dieser Entwicklung und dieses Fortschritts auf diesen Gebieten. Mögen beide Industrien fortschreiten in dieser Entwicklung, möge es Ihnen möglich sein, nicht nur in der Heimat, sondern auch draußen in der Welt, durch Ihre Erzeugnisse ein Bild zu geben von deutscher Geistes- und Schaffenskraft und dafür zu sorgen, dass deutscher Geist und die Anerkennung deutscher Technik auf die Welt durchdringen.